aber heute denken längst nicht mehr alle Wissenschaftler so. Was ich hier darstelle, hat sogar manches gemein mit den Gedanken des großen Philosophen und Mathematikers Alfred North Whitehead, der von 1861 bis 1947 lebte. Whitehead verfasste zunächst in Zusammenarbeit mit seinem Schüler Bertrand Russell ein bahnbrechendes mathematisches Werk, die Principia Mathematica. Später, in den 20er Jahren, dachte er darüber nach, wie tiefgreifend die Menschen seiner Generation sich würden ändern müssen, wenn sie die neu entdeckte Welt der Relativitäts- und Quantenphysik verstehen wollten. Whiteheads Grundargumentation ist eigentlich ganz einfach. Alle Dinge und Prozesse, alle Holons im Universum bestehen aus fühlen Energien, die sich verbinden, um Muster zu bilden. Energie ist für Whitehead die Außenansicht eines Holons und fühlen die Innenansicht. Allem Fühlen eignet ein gewisses Maß an Gewahrsein und jedem Muster von Fühlen Gewahrsein ein zumindest minimales Gewahrsein seiner selbst als Zentrum des Fühlens. Aus der tiefen Einsicht in die Bedeutung des Fühlen Gewahrseins erwuchs bei Whitehead aber keine allgemein gehaltene Philosophie, sondern eine bis ins Detail ausgearbeitete, an Einstein erinnernde Theorie der Materie, der Raumzeit und der Relativität. Nur war die Welt in Whiteheads Theorie natürlich aus Elementargefühlen und nicht aus Elementarteilchen gefügt. Sein Werk wurde von vielen Wissenschaftlern weitgehend übersehen, nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht an Fühlen Gewahrsein glauben. Sie denken nicht daran, das Gewahrsein zu trainieren, um die Botschaft des Fühlens verstehen zu können. Es wurde also nicht erkannt, dass Whiteheads Ideen nicht abstrakte Theorie waren, sondern aus unmittelbarer Erfahrung hervorgingen. Dennoch geht heute etwas in der wissenschaftlichen Welt vor, das einer Revolution gleichkäme, wenn es sich durchsetzen könnte. Manche durchaus noch der wissenschaftlichen Hauptströmung angehörende Wissenschaftler scheuen sich nicht mehr, offen zu sagen, dass Bewusstsein, Gewahrsein neben Raum, Zeit, Materie und Energie eines der Grundelemente der Welt sein könnte, vielleicht sogar grundlegender als Raum und Zeit, wenngleich nicht viele Wissenschaftler bereit sind, so weit zu gehen. Es war vielleicht ein Fehler, den Geist aus der Natur zu verbannen. Gut möglich, dass Descartes uns aufs Abstellgleis gelenkt hat, als er der materiellen Welt alles Fühlen, Energie, Gewahrsein absprach. Sehen wir uns an, wie diese potenzielle Revolution bislang Gestalt annimmt. Seit etwa 20 Jahren fragen sich Neurowissenschaftler, wo im Gehirn das Bewusstsein sitzt. Sie kamen so spät auf diese Frage, weil sie Bewusstsein entweder überhaupt leugnen wollten oder weil sie glaubten, dass Bewusstsein, wenn es denn existierte, keinerlei Bedeutung für den Organismus habe. Es ist nicht leicht zu verstehen, was wohl in den Köpfen von Leuten vorgehen mag, die ihrer eigenen Erfahrung alle Realität absprechen. Inzwischen jedoch lautet die große Frage in der Gehirnforschung, welche Neuronen oder Neuronengruppen für das Bewusstsein verantwortlich sind. Dass es schon ziemlicher Scheuklappenbedarf, um überhaupt in Gehirnteilen nach Bewusstsein zu suchen, habe ich schon erwähnt, und wir brauchen es nicht noch einmal zu erörtern. Inzwischen wird den am Bewusstsein interessierten Forschern aber klar, dass sie vor eher noch größeren Problemen stünden, sollten tatsächlich die Bewusstseinsneuronen gefunden werden. Denn selbst wenn jemand, nehmen wir Francis Crick, weiß, dass bestimmte Neuronen in seinem Gehirn ihm das Sehen einer Rose bewusst machen, ist das noch nicht dasselbe wie Cricks Erfahrung vom Sehen der Rose. Verstehst du, was ich meine? Selbst wenn diese Neuronen tatsächlich für das Erfahren sorgen, ist die Aussage, dass sie es tun, längst noch nicht die tatsächliche Erfahrung des erfahrenden Ich. Die neuronalen Entladungen, die mich die Rose sehen lassen, sind etwas ganz anderes als meine Erfahrung vom Sehen der Rose. Es führt einfach kein Weg von hier nach da. Wir könnten es auch so sagen. Selbst wenn ich von jedem einzelnen Neuron in einem Fledermaushirn weiß, was es macht und wie und mit welchen Interaktionen es das macht, habe ich immer noch keine Ahnung, was es heißt, eine Fledermaus zu sein. Der bekannte Philosoph und Neurowissenschaftler Thomas Nagel verfasste 1974 eine Arbeit mit dem Titel »Eine Fledermaus sein. Wie ist das?« Das war einer der Wendepunkte, an denen Wissenschaftler zu überlegen anfingen, ob sie nicht vielleicht etwas Wesentliches übersehen hatten, nämlich dieses »Wie es sich anfühlt«. Natürlich sprach Nagel nur von Lebewesen, die bewusste Erfahrungen machen. Wie ich in einem früheren Brief schon angedeutet habe, tun sich die Philosophen und Wissenschaftler sehr schwer mit der Unterscheidung von Bewusstsein und Gewahrsein, weil sie so am Denken kleben und häufig keine sehr starke Beziehung zum Fühlen haben. Oder sie sehen nicht ein, was waches Fühlen mit der objektiven Wirklichkeit zu tun haben sollte, und sind der Meinung, man sollte das Fühlen gar nicht erst in die Rechnung mit einbeziehen.